Sternenstunde. 6 Lieder für Sopran und Klavier von Alexander Wolf. Abendstimmung, Johannisnacht, klare Nacht, nach der Sonnenfinsternis, Sappho und Nachts werden gesungen von Maria Bernius, begleitet von Sergei Koroljew am Klavier. Schlachten nur gefallene Tore. Wagen hängt ins Gehölz, als wollte er abparken, uns überirdisch befördern. Milchstraßenweit, am Mond vorbei, zur Jungfrau und zum Wassermann. Die Wahrheit der Horoskope suchen. Sternenstunde, Sechs Lieder für Sopran und Klavier von Alexander Wolf. Gesungen hat in dieser Aufnahme die Sopranistin Maria Bernius, begleitet von Sergei Koroljew am Klavier. Weiter geht's mit Melodien vom Meer für Viola und Klavier mit kleinem Schlagzeug von Konstantia Gursi. Sieben Sätze, die die Fantasie anregen: Welle, Schildkröte, Eisberg, Wolken, Wal, Reflexionen und Leuchtturm hören wir jetzt in einer Aufnahme mit dem Bratschisten Nils Mönkemeyer, dem Pianisten William Yoon und der Komponistin am Schlagwerk und präpariertem Klavier. Thank you. Musik, die der Natur gewidmet ist und zu einem achtsamen Umgang mit ihr aufruft. Das waren Melodies from the Sea, Melodien vom Meer von Constantia Gursi. Und die Komponistin war hier auch zu hören an Schlagwerk und präpariertem Klavier, außerdem der Pianist William Yoon und der Bratscher Nils Mönkemeyer. Ich will singen und spielen, solange ich da bin. So hat Rudi Spring einen Liederzyklus nach Psalmübertragungen überschrieben. Wir hören ihn in einer Aufnahme mit der Sopranistin Corinna Pregler, Ingolf Turban, Violine, Maria Reiter, Akkordeon, Albert Osterhammer, Bassklarinette und Jessica Kuhn, Violoncello. Den Klavierpart und die Leitung übernimmt der Komponist Rudi Spring. Thank you. Ich will singen und spielen, solange ich da bin. Liederzyklus nach Psalmübertragungen Opus 85 von Rudi Spring. Ein Auftragswerk des Arp-Museum Rolandseck und des Künstlerhauses Eden-Koben. Hier in einer Aufnahme unter der Leitung des Komponisten am Klavier, außerdem mit der Sopranistin Corinna Pregler, Ingolf Turban, Violine, Maria Reiter, Akkordeon, Albert Osterhammer, Bassklarinette und Jessica Kuhn, Violoncello. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit Musik von Eva Sindichakis. Cassia Cassiopeia heißt dieses Werk von ihr, gespielt vom MGNM Festival Ensemble unter Peter Hirsch. Thank you. Cassia Cassiopeia, ein Werk der Komponistin Eva Sindichakis, hier interpretiert vom MGNM Festival Ensemble unter Peter Hirsch. Weiter geht's mit dem Gitarristen Johannes Tonio Kreusch. Er spielt Part 2 aus seiner Suite Crossing Borders. Thank you. Thank you.

Thank you. Der Gitarrist Johannes Tonio Kreusch hat Part 2 seiner Suite Crossing Borders gespielt. Madrigali Veneziani, venezianische Madrigale, stehen jetzt auf dem Programm unseres Concerto Bavarese hier auf Bayern 2. Diese 7 Lieder für Countertenor und Streichquartett von Max Beck-Schäfer singt hier Franz Fitztum und er wird begleitet vom Quartett Il Capriccio. Oh, no. Thank you. Das waren 7 Lieder für Countertenor und Streichquartett, Madrigali Veneziani, die venezianischen Madrigale von Max Beckschäfer, hier interpretiert vom Countertenor Franz Fitztum und dem Quartett Il Capriccio.